Jagen wir also einem Phantom hinterher, wenn wir herausfinden möchten, wer da im Grab in Bad Dürrenberg nun lag? Zumindest können wir das Versprechen unserer Einleitung einlösen, dass wir zugleich an einer Archäologie der modernen Welt arbeiten. Angesichts der Begeisterung, mit der sich heute viele Menschen dem Schamanismus hingeben, ist es mehr als wichtig, das delikate Zustandekommen dieses Begriffs zu kennen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Die Geschichte erlebt noch ganz erstaunliche Wendungen. Zudem haben wir es einmal mehr mit einem Fall zu tun, in dem sich Wissenschaft in den Dienst von Unterdrückung stellte. Wir dürfen nämlich nicht glauben, es ginge allein um Begriffsgeschichte. Erinnern wir uns. Wir haben den Arierwahn der Nazis analysiert, der die militärische Expansion legitimieren sollte. Hier stoßen wir auf eine ähnliche Ideologieproduktion. Ohne etwas gleichsetzen zu wollen, auch im Fall Russlands, ist es ein expansionistischer Diskurs, der das koloniale Phantasma des Schamanen gebiert, und zwar, um die Eroberungspolitik in Sibirien zu rechtfertigen. Mit dem Stereotyp des Schamanen erhielten die russischen Machthaber ein multifunktionales Unterwerfungsinstrument. Der Schamane erfüllt in dieser Perspektive eine ähnliche Funktion wie der Begriff des Untermenschen bei den Nazis. Victim Blaming eben. Imperiale Mächte versuchen zu allen Zeiten, das Unterwerfen, Ausbeuten und Töten religiös, rassistisch oder zivilisatorisch zu legitimieren, indem sie ihren Opfern die Schuld zuschoben. Die russische Eroberung Sibiriens war zwischen 1580 und 1650 sehr rasch erfolgt. Angetrieben von der Gier nach dem, was zuweilen das weiche Gold genannt wurde, Pelze. Der unvorstellbare Reichtum an Tieren versorgte die russischen Herrscher mit einer Exportware, mit der sie alle ausländischen Wettbewerber übertreffen und ihr Großmachtstreben finanzieren konnten.